Erster im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften Tag saß ich zu Hause. Wichtige Männer aus Juda saßen bei mir. Dann berührte mich Gott Jahwe. Zweiter, ich sah eine Gestalt, die wie ein Mann aussah. Von der Hüfte abwärts war es wie Feuer. Von der Hüfte aufwärts leuchtete es hell. Es sah aus wie glänzendes Metall. Dritter, er streckte eine Hand aus und nahm mich an meinen Haaren. Der Geist hob mich hoch zwischen Himmel und Erde. Er brachte mich in einer Vision nach Jerusalem. Ich kam zum Tor im Tempel, das nach Norden zeigte. Dort stand eine Statue, die Gott zornig machte. Vierter, dort war die Macht von Israels Gott. Ich hatte diese Macht schon einmal in einem Tal gesehen. Fünfter, er sagte zu mir, Menschensohn, schau nach Norden. Ich schaute nach Norden. Dort stand die Statue am Eingang, nördlich vom Altar. Diese Statue machte Gott zornig. Sechster, er sagte, Menschensohn, siehst du, was sie tun? Das Volk Israel tut hier sehr schlimme Dinge. Darum muss ich von meinem Tempel weggehen. Aber du wirst noch schlimmere Dinge sehen. Siebter, er brachte mich zum Eingang des Hofes. Ich sah ein Loch in der Wand. Achter, er sagte, mach ein Loch in die Wand. Ich machte ein Loch. Dort war eine Tür. Neunter, er sagte, geh hinein und sieh dir die schlimmen Dinge an, die sie hier tun. Zehnter, ich ging hinein und sah mich um. Überall an der Wand waren Bilder gemalt. Es waren Bilder von Tieren und schlimmen Kreaturen. Es waren alle Götzen des Volkes Israel. Elfter, dort waren 70 wichtige Männer aus Israel. Jasania, der Sohn von Safan, war ihr Anführer. Jeder Mann hatte ein Räuchergefäß in der Hand. Rauch stieg auf. Zwölfter, er sagte, Menschensohn, hast du gesehen, was die wichtigen Männer Israels im Dunkeln tun? Jeder ist in seinem Raum mit Götzenbildern. Sie denken, Gott sieht uns nicht. Gott hat das Land verlassen. Dreizehnter, danach sagte er zu mir, du wirst noch schlimmere Dinge sehen, die sie tun. Vierzehnter, er brachte mich zum Eingang des Tores am Tempel Gottes. Das Tor zeigte nach Norden. Dort saßen Frauen und weinten um Tammuz. Fünfzehnter, er sagte, Menschensohn, hast du das gesehen? Du wirst noch schlimmere Dinge sehen, die noch größer sind als diese. Sechzehnter, er brachte mich in den inneren Hof des Tempels Gottes. Am Eingang zum Tempel, zwischen der Halle und dem Altar, waren ungefähr 25 Männer. Sie kehrten dem Tempel Gottes den Rücken zu. Sie schauten nach Osten und beteten die Sonne an. Siebzehnter, er sagte, Menschensohn, hast du das gesehen? Ist es für das Volk Juda nicht genug, diese schlimmen Dinge zu tun? Sie haben auch das Land mit Gewalt gefüllt. Sie haben mich immer wieder zornig gemacht. Sieh, wie sie einen Zweig an ihre Nase halten. Achtzehnter, darum werde ich zornig handeln. Ich werde kein Mitleid haben. Ich werde sie nicht schonen. Wenn sie dann laut zu mir rufen, werde ich nicht zuhören.